Erster, ich singe ein Lied über meinen Freund und seinen Weinberg. Er hatte einen Weinberg auf einem guten Berg. Zweiter, er machte den Boden gut und pflanzte gute Reben. Er baute einen Turm und einen Behälter für Wein. Er wartete auf gute Trauben, aber es kamen nur schlechte Trauben. Dritter, ihr Leute von Jerusalem und Juda, hört zu. Entscheidet jetzt zwischen mir und meinem Weinberg. Vierter, was hätte ich noch für meinen Weinberg tun sollen? Ich hoffte auf gute Trauben. Warum kamen nur schlechte Trauben? Fünfter, ich sage euch, was ich mit meinem Weinberg mache. Ich reiße den Zaun ab, damit Tiere alles fressen. Ich mache die Mauer kaputt, damit Leute darauf treten. Sechster, ich mache den Weinberg zu einem wilden Ort. Er wird nicht gepflegt. Dornen und Büsche wachsen dort. Ich sage den Wolken, keinen Regen zu geben. Siebter, das Volk Israel ist der Weinberg von Jahwe. Die Männer von Juda sind seine geliebten Pflanzen. Jahwe wartete auf gutes Handeln, aber er sah Gewalt. Er wartete auf richtiges Handeln, aber er hörte Hilferufe. Achter, schlimm für die Leute, die immer mehr Häuser kaufen. Sie kaufen auch immer mehr Felder. Sie wollen allein im Land wohnen. Neunter, Jahwe sagt mir etwas. Viele Häuser werden kaputt gehen. Große und schöne Häuser werden leer sein. Zehnter, 10 Felder Weinland geben nur sehr wenig Wein. Ein großes Feld Getreide gibt nur sehr wenig Getreide. Elfter, schlimm für die Leute, die morgens früh Alkohol trinken. Sie sind bis spät abends betrunken. Zwölfter, sie machen Musik mit Zither, Harfe, Pauke und Flöte. Sie trinken viel Wein. Aber sie sehen nicht, was Jahwe tut. 13. Darum muss mein Volk plötzlich weggehen. Wichtige Leute werden hungern. Die Reichen werden großen Durst haben. 14. Darum wird sich die Unterwelt öffnen. Sie wird sehr groß sein. Jerusalems Stolz und alle fröhlichen Leute gehen hinein. 15. Dann werden die Menschen klein gemacht. Die Männer werden erniedrigt. Stolze Leute werden auch erniedrigt. 16. Aber Jahwe wird durch sein Urteil groß sein. Der heilige Gott zeigt seine Heiligkeit. Er tut dies durch richtiges Handeln. 17. Lämmer werden dort weiden, als wäre es ihre Weide. Ziegen fressen, was von den Reichen übrig bleibt. 18. Schlimm für die Leute, die Sünde wie mit Seilen ziehen. Sie ziehen die Strafe wie mit dicken Seilen an. 19. Sie sagen, Jahwe soll schnell handeln. Wir wollen es sehen. Was der Heilige Israels plant, soll kommen. Wir wollen es wissen. 20. Schlimm für die Leute, die Böses gut nennen. Sie nennen Gutes böse. Sie machen Dunkelheit zu Licht und Licht zu Dunkelheit. Sie machen Bitteres süß und Süßes bitter. 21. Schlimm für die Leute, die sich selbst für klug halten. 22. Schlimm für die Leute, die viel Wein trinken. Sie mischen starke Getränke. 23. Sie sprechen Schuldige für Geld frei. Sie nehmen Unschuldigen ihr Recht. 24. Feuer frisst trockenes Gras und Halme. So werden ihre Wurzeln faul. Ihre Blüten werden zu Staub. Sie haben Jahwes Gebote nicht befolgt und schlecht über den Heiligen Israels gesprochen. 25. Darum wird Jahwe sehr zornig auf sein Volk sein. Er wird sie schlagen. Die Berge werden zittern. Tote Körper liegen auf den Straßen. Sein Zorn ist nicht vorbei. Seine Hand ist noch bereit zu schlagen. 26. Jahwe wird ein Zeichen geben. Er ruft ein Volk von weit weg. Es kommt schnell und eilig. 27. Niemand von ihnen ist müde oder stolpert. Sie schlafen nicht. Ihre Gürtel sind fest. Ihre Schuhriemen reißen nicht. 28. Ihre Pfeile sind spitz. Ihre Bögen sind bereit. Die Hufe ihrer Pferde sind hart wie Steine. Ihre Wagenräder sind schnell wie ein Sturm. 29. Sie brüllen wie Löwen. Sie fangen ihre Beute. Sie tragen sie weg. Niemand kann die Beute retten. 30. An diesem Tag wird es laut sein wie das Meer. Wenn man auf die Erde schaut, ist alles dunkel. Das Licht ist in den Wolken verschwunden,